Also der Fall, um den es geht, den ich also ziemlich verwerflich finde, das ist eine Geschichte, die spielt in Görlitz. Nämlich mit einem ganz bestimmten Amtsrichter. Ich kann auch den Namen nennen, das ist der Christian Andres, der immer von einem bestimmten Staatsanwalt Strafbefehle zugeschossert bekommt. Die beiden, die kennen sich, weil sie eben zusammen im SED-Regime studiert haben. Und also der Staatsanwalt und der Richter. Und jetzt soll ich jemanden beleidigt haben. Das ist eigentlich eine Marginalsache. Also hier im Westen wäre wahrscheinlich, je nachdem, welche Staatsanwälte bzw. Richter damit befasst sind, aber normalerweise wäre hier im Westen da überhaupt gar nichts raus geworden. Die hätten den Strafbefehl abgelehnt. Der Strafbefehl, den habe ich aber nie gesehen. Das heißt also, die haben das an eine Adresse geschickt. Das habe ich dann nachher erfahren, die ich überhaupt gar nicht kenne. Und sind dann hingegangen und haben, nachdem kein Einspruch eingelegt worden ist, das für rechtskräftig erklärt. Irgendwann tauchte dann die Kriminalpolizei bei mir auf und hat dann gesagt, dass sie mich verhaften müsste, weil ich die Strafe noch nicht bezahlt hätte, immerhin 850 Euro. Mein damaliger Zustand, körperlicher Zustand war der, dass ich eine zerstörte Lunge hatte und mich nur mit 4 Liter Sauerstoff am Leben halten konnte. Das heißt also, ich stand auch vor einer Transplantation. Und was war denn der Inhalt dieser angeblichen Beleidigung? Das alles hat die überhaupt nicht interessiert. Der Inhalt der angeblichen Beleidigung, der kommt aus einem Zivilverfahren, das auch in Görlitz stattgefunden hat. Nämlich, dass ich jemanden verklagt habe auf eine bestimmte Summe und der Anwalt, auch ein ehemaliger Stasi-Mensch, der hat mich dann ständig in den Schriftsätzen beschimpft. Und meine Anwältin hat damals, und zwar eigentlich ziemlich schlimm, er hat gesagt, ich hätte Kinderpornografie besessen und so weiter und so weiter. Und ich wäre ein Kinderficker mehr oder weniger. Und meine Anwältin ist dann hingegangen und hat dann einen Strafantrag gestellt. Und der Strafantrag, der ist natürlich innerhalb von weniger Tage durch den Staatsanwalt, der mich allerdings verfolgt hat, eingestellt worden. Ich bin dann hingegangen und nachdem der in den Schriftsätzen überhaupt gar nicht aufgehört hat mit den persönlichen Beleidigungen und Beschimpfungen und habe dem eine Unterlassung geschickt. Auf die Unterlassung hat er natürlich nicht reagiert und irgendwann kam dann eine Aufforderung, dass ich die Unterlassung zurückziehe. Und dann habe ich diesem Anwalt geschrieben, er soll mich ganz einfach mit seinem Stasi-Scheiß in Ruhe lassen. Das hat er wiederum zum Anlass genommen, einen Strafantrag zu stellen wegen Beleidigung. Mhm. Und diese Marginalie, ne, also wenn man vergleicht, ne, wie er beleidigt hat und dass das also dann sofort wieder eingestellt wird bei der Staatsanwalt, die dann einen Strafbefehl beantragt, weil ich gesagt habe, er soll mich mit seinem Stasi-Scheiß in Ruhe lassen. Das ist natürlich eine ziemlich heiße Nummer. Ja. Jetzt habe ich allerdings ich habe jetzt natürlich ständig auch darauf hingewiesen, dass ich es nicht zulassen werde, wenn man einen Strafbefehl von 850 Euro in die Rechtskraft peitscht und sozusagen davon ausgeht, dass die Adresse, wo es hingegangen ist, die richtige, meine ladungsfähige Adresse ist. Aber kein Einspruch eingelegt worden ist innerhalb von 14 Tagen, dann kann man nicht, und man, also, und dann die Kripo im Haus steht und dich verhaften will, und dann sagst du dem erstmal, hör mal zu, ne? Sehen Sie mal erstens meinen Zustand und dann sehen Sie, also ich werde das auch nicht bezahlen. Ne? Ich zahle das auch nicht. Und habe das dem erklärt und dann ist das zunächst mal zurückgenommen worden. Ne? Und so weiter und so weiter. Und wegen meines Zustandes konnte ich dann bin ich dann natürlich auch haftunfähig erklärt worden. Ne? Ja. Und aber zunächst einmal bis ins Jahr 2014 danach muss ich dann vielleicht die Haft antreten, wenn ich dann tatsächlich wieder gesund bin. Aber da steht, sagen wir mal, mehr oder weniger auf den, da steht mehr oder weniger auf den, auf dem zweiten Tablett. Ja. Das Wesentliche ist, dass das Wesentliche ist, dass ich dann 4, 5 oder 6 Mal mit Dienstaufsichtsbeschwerden, mit Einschaltung des Justizministeriums, der Generalstaatsanwaltschaft von Sachsen, dem Oberlandesgericht in Dresden und so weiter, dem Landgericht, ne, dem Präsidenten des Landgerichtes Görlitz, ne, dem Amtsgericht selbst, ne, Anträge gemacht habe, dass das Verfahren wieder, dass der Strafbefehl wieder aufgehoben wird, weil er ja nicht rechtskräftig sein kann. Ich hatte ja keine Kenntnis davon. Ja. Die haben einfach nicht reagiert. Also keine Antwort? Keine Antwort. Keine Antwort. Was war das denn für eine Adresse? Irgendeine marginale Adresse, die ich nicht kenne. Ich weiß sogar noch nicht einmal, ob es diese Adresse überhaupt gibt. Ich habe noch nicht nachgeguckt, ob es dieses Haus, ob da irgendetwas ist oder sowas. Das habe ich noch nicht geschafft. Jetzt bin ich allerdings zum Verfassungsgericht gegangen, zum Sächsischen Verfassungsgericht, und habe Verfassungsklage gegen den Strafbefehl eingelegt, nämlich deshalb erstens, weil meine Anträge auf Aussetzung der Strafbefehls beziehungsweise Wiedereinsetzung in dem bisherigen Stand bisher noch nicht bearbeitet worden ist. Was sie bearbeitet haben, das ist natürlich der Haftbefehl, um mich unter Druck zu setzen. Mhm. Das ist natürlich passiert. Aber meine Anträge, die sind nicht bearbeitet worden. Und oder ich habe dann alternativ beantragt beim Verfassungsgericht, das läuft gerade, das habe ich auch letzte Woche erst gemacht, dass der Strafbefehl aufgehoben wird, wegen erheblicher rechtsbeugender Mängel. Bis dato habe ich noch nichts gehört, doch, ich habe schon was gehört, die Präsidentin des Verfassungsgerichtes, Sächsischen Verfassungsgerichtes, wie immer das, man sagt ja immer Verfassung, naja, gut, ne? Also Verfassung, als ob die Verfassung schützen. Das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber so heißt es nun mal und die hat mir jetzt mitgeteilt, die Präsidentin, dass sie, das hat den Eingang bestätigt und das ist ja schon mal was und hat dann das zu einer Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen oder 3 Wochen oder keine Ahnung dem Justizministerium übermittelt. Ich bin gespannt, was draus wird. Ich habe mit denen gesagt, dass ich dem Sächsischen Verfassungsgericht, dass ich keinerlei Hoffnung habe, dass hier mit Rechtsstaat, dass ein rechtsstaatlicher Reinigungsprozess bezüglich dieses Verfahrens, ne, sowohl in Görlitz als auch im Verfassungsgericht, selbst stattfindet. Von daher, ich aber wegen der entsprechenden Zuständigkeit zunächst das Verfassungsgericht in Sachsen und danach auf alle Fälle zum Bundesverfassungsgericht gehe. Weil ich nicht glaube, dass sie in der Lage sind, das, sagen wir mal, im Sinne erstens ihrer eigenen Gesetze und im Sinne, sagen wir mal, einer tatsächlichen Würdigung der, also in tatsächlicher Würdigung ihr, der Prozessordnung, der Zustellungsordnung, ne, und so weiter und so rein weiter. Reinzuwaschen. Das irgendwie. Die werden im Korbgeist-Manier werden die versuchen, da irgendwelche Steine in den Weg zu legen. Hatten Sie damals in dem Bereich mal etwas ermittelt und aufgedeckt? Ich meine, man muss ja sehen, Sachsenmafia. Ich bin Journalist und beziehungsweise ich war Journalist und habe insbesondere was Sachsen anbelangt eine ganze Menge recherchiert. Ja. Und zwar Immobiliengeschichten, insbesondere Immobiliengeschichten in Leipzig. Und in diesem Zusammenhang hat es also einige Bedrohungsszenarien gegeben, die schon ziemlich heftig waren. Und ich glaube, dass ich einigen Leuten in Sachsen auch wegen meiner, sagen wir mal, rheinischen, widerspenstigen, vielleicht sogar manchmal auch anarchistischen Art, aber immer mit entsprechenden handfesten Formulierungen oder handfesten Rechercheergebnissen an die Substanz gehen. Und ich glaube auch, dass es sowas Ähnliches gibt wie dass besonders kritische Leute, die man ja dann allgemein als Querulanten bezeichnet, ne? dass man die, sagen wir mal, besonders kennzeichnet. Und diese Kennzeichnung, ne, dann wissen auch alle anderen Richter, das ist ja ein justizkritischer Mensch und so weiter und so weiter, ne, das passiert über die Datenbanken der Staatsanwaltschaften. Und also von daher, wenn du da einmal auf die schwarze Liste gekommen bist, ne, du wirst sogar, ich meine, ich kann es nicht beweisen, ne, du wirst sogar, wenn es um marginale Zivilprozesse geht, ne, hast du keine Chance. Ja, es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang noch niemals ein Verfahren gewonnen. Ja. Habe ich kürzlich von einer Dame gehört, die hatte einen Autoabschleppdienst. Ja. 15 Verfahren geführt, alle waren wohl eindeutig, niemals eins gewonnen. Mhm. Sie hat aber auch immer die Bestechungsgeldzahlungen an die Polizei verweigert. Mhm. Was war denn bei Ihnen? Sie hatten doch mal auch in einem Sachsensumpf da was ermittelt, oder? Ja, genau. Sind überfallen worden? Ja, ich bin da überfallen worden. Wie können Sie das beschreiben? Ja, das ist jetzt, da will ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Ja, ein bisschen, ne? Umschreiben. Ich habe ja verschiedene, sagen wir mal, Fälle in gerade in Sachsen, ne? Die ich hier noch am Aufarbeiten bin und so weiter und so weiter. Ne? Aber was Ihnen passiert ist? Auf der anderen Seite muss ich jetzt mal, auch sagen, dass ich jetzt ein Verfahren hier an den Hals bekommen habe. Da hat mich der zuständige Richter angeschrieben, auch aus Görlitz im Übrigen, und hat einen weiteren Strafbefehl nicht zugelassen. Ne? Und hat dann gesagt, erklären Sie mir bitte, wie derzeit Ihr Zustand ist, also Ihr Gesundheitszustand ist, und ob es überhaupt, sagen wir mal, zu einer Hauptverhandlung kommen kann. Das gibt es natürlich auch. Das heißt also, dass es immer wieder auch mutige Leute gibt, ne? Aber die sind leider zu selten. Deshalb, keine Ahnung. Ne? Ich habe ihm gesagt, dass ich ein großes, ich habe dann dem Richter geschrieben, dass ich derzeit nicht kann, weil ich eben transplantiert wurde und auf viele, viele, viele Geschichten gesundheitlich achten muss. Aber dass ich ein großes Interesse habe, dieses Verfahren zu führen, weil die angeblichen Beleidigungen oder Verleumdungen, das sind keine Das ist in diesem Bereich nicht einzuordnen. Das kann man in diesem Bereich nicht einordnen. Vielleicht hat er es deshalb auch nicht zugelassen, der Richter, sondern das sind Tatsachenbeschreibungen, dass ich sage, es gibt eine bestimmte Gruppe in Görlitz, die waren alle bei der Stasi. Und die sind heute in Amt und Würden. Und dagegen wollen sie jetzt vorgehen. Oder dass ich sage, sie waren Kreisstaatsanwalt und ich lasse mir von ihnen nichts sagen. Gegen solche Sätze haben die jetzt einen Strafbefehl beantragt. Und von daher habe ich dem Richter geschrieben, ich habe ein großes Interesse, dass dieses Verfahren durchgeführt wird. Denn ich werde verschiedene Zeugen laden. Und wenn der Staatsanwalt dann im Zeugenstand ist, dann werde ich ihn fragen, was er zu Zeiten der DDR gemacht hat. Ja. Ne? Und wenn er das nicht beantwortet, dann werde ich auf alle Fälle den Leiter der Stasi-Behörde als Zeugen laden. Und dann soll er gleich mal die Akte mitbringen. Diese Ladung wird schwierig sein. Das Gericht wird wahrscheinlich die Ladung selbst nicht durchführen. Das geht aber nach 220 StPO müsste das sein. Zeugenladung durch den Angeklagten. Ja, gut. Okay, das geht natürlich auch. Ja. Das kostet aber Geld. Nein, ich meine, was ich damit sagen will, ich bin in verschiedenartigsten Verfahren involviert, ne? Und bin immer wieder verblüfft, ne, über die Hartnäckigkeit dieser Idioten aus Sachsen. Ja? Aber ihre eigene Vita, ne? Und das ist teilweise wirklich eine verbrecherische Vita. Ne? Ich kenne in Sachsen 100 Beleidigungsverfahren, das muss man sich mal vorstellen. Das sind alles Marginalien. Können Sie mir dieses Briefchen von einem Rechtsanwalt mal zusenden, damit ich mal lesen kann, was er Ihnen gegenüber Hässliches da geschrieben hat? Ja, das kann ich mal, das werde ich nicht jetzt machen, weil ich das jetzt, sagen wir mal, nicht sofort machen, das ist klar. Aber ich kann da mal irgendwas Ihnen auch zukommen lassen. Ja, diese Beleidigung, die er da schriftlich fixiert hat. Ach so, ja, das habe ich irgendwie, ja, das ist... Wo er Sie mit... Möglicherweise habe ich sogar auch noch die Anzeige meiner Anwältin, ne? Ach so, nee, was hat die gesagt? Homosexuell, ich wäre ein Homosexueller oder sowas Ähnliches, ne? Oder ein Pädophiler. Nee, ich wäre ein Pädophiler. Ja, das hat er gesagt. Ja, der Anwalt. Ja. Ne? Ich wäre ein Pädophiler. Und dagegen, das hat er mehrfach gesagt. Die Anwältin hat mehrfach geschrieben, unterlassen Sie das bitte, es ist nicht so. Ne? Und das das hat auch in einem Zivilverfahren, wo es um Geld geht, das hat gar nichts damit zu tun. Warum nutzt er das? Warum benutzt er das? Und das hat er natürlich einem Richter vorgetragen, in Görlitz, ne, der nichts, aber auch nichts dagegen gesagt hat. Oder gesagt hat, also das geht jetzt ein bisschen zu weit, unterlassen Sie das. Ne? Obwohl wir das also gerügt haben. Ne? Und der Richter, der war früher auch bei der Stasi, ne? Und bei der in der SED, ne? Wie kann man das nachvollziehen? Das kann man ganz einfach nachvollziehen. Also der Richter, der dafür zuständig war in Görlitz, ne? Der hatte eine Ehefrau, die ist auch Richterin. Und die nannte man die Rote Baronin früher. Und was das bedeutet, wenn jemand Rote Baronin genannt wird, ja, die hat dafür gesorgt, dass viele politische Gefangene, beziehungsweise dann auch die Kinder in Heime kamen und die politischen Gefangenen nach Bautzen. Ja, die ist heute in Amt und Würden. Und dann kenne ich ein anderes Verfahren, da hat jemand gesagt, hören Sie, Sie waren doch bei der Stasi, da hat die gleich eine Verleumdungsanzeige gemacht und kommt natürlich auch in Görlitz durch. Bei ihren Genossen. Ist doch klar. Und Normalsterbliche, das ist ja das Irre, Irrsinnige. Normalsterbliche, ne? die dann den Mund auftun, ne? Also die Gestalter, ne? Die noch Mutigen, ne? Die müssen dann zum Anwalt rennen, die müssen kriegen dann solche Verfahren an den Hals gehängt. Ne? Das kostet alles Geld und dann bekommen sie eine reingezogen, ne? Und dann gehen sie in die zweite Instanz, da bekommen sie dann nochmal eine reingezogen, ne? Und die haben gar keine Chance. Und deshalb habe ich dann mal in irgendeinem Brief geschrieben, das ist ja ein perverses System. Das heißt also, die nutzen, ne, die Strafprozessordnung aus, ne, und zwar perfide und mit einer Vehemenz nutzen die Strafprozessordnung aus, um ihre eigene Vergangenheit zu schützen. Und selbst diesen Satz, den ich geschrieben habe, ne, den hat jetzt der Oberstaatsanwalt als Beleidigung aufgefasst. Also ich meine, das ist ja, ne, das ist doch, ich kann mich, sagen wir mal, weil ich abgesichert bin und ich habe auch noch einen Rechtsschutz und was weiß ich nicht was, also wenn es drauf ankommt, kann ich dann richtig einen Fetz draus machen, kann dann auch Kollegen einladen und Journalisten und was weiß ich nicht was, aber es ist schon, also für einen Normalsterblichen, der kommt dagegen nicht an. Haben Sie Kontakt zu Ginzel und Datt? Ja, ich kenne die. Haben Sie auch Kontakt zu denen? Ja, ich habe auch Kontakt. Die sind kürzlich auch noch vor Gericht gewesen? Ja, die sind auch vor Gericht gewesen und sie haben mir beim Amtsgericht sind die natürlich, haben die also voll eine draufgekriegt, ne? Wegen ihrer Fragen, die sie gestellt haben. Ist bekannt. Ne? Und im Landgericht, da sind sie dann allerdings freigesprochen worden, weil der Richter dann wohl doch feststellen musste, dass ein Fragerecht nicht dahingehend interpretiert werden kann, dass hier, sagen wir mal, ein strafrechtlicher oder daraus ein strafrechtlicher Vorwurf zu interpretieren ist. Das ist schon irre. Es gibt ja einen anderen Kollegen, der, das war in Weißwasser, auch in der Nähe von Görlitz, der hat auch gefragt, einen Richter, was ist denn, welche geschäftlichen Tätigkeiten gehen Sie in Taiwan nach? Oder sowas ähnliches. Ne? Und der Staatsanwalt hat einen Strafbefehl daraus gemacht, ne, weil er gesagt hat, nein, er hat dann einen Strafbefehl daraus gemacht, weil die Frage impliziert ja, dass er möglicherweise ein Sexgewerbe, ne, nachgeht. So. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie viel der Kollege Neumann bezahlen musste. Ich glaube 1.000 oder sowas ähnliches. Ne? Und habe ich ja dann den Redaktionsleiter von ZAP angerufen, beim Norddeutschen Rundfunk. Das ist ja eine Medien, Medienredaktion und so weiter. Und die haben dann tatsächlich auch was drüber gemacht, was ich sehr gut fand. Und das Heftige ist, dann gab es eine Anfrage im Landtag, also im Sächsischen Landtag und so weiter, ne, als es dann veröffentlicht war, und, ne, und dann ist es sang- und klanglos eingestellt worden. Mhm. Jetzt muss man sich ja fragen, der Normalsterbliche hat doch überhaupt gar nicht die Möglichkeit, dann und Beziehungen. Solche Geschichten, sagen wir mal, in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn von der Öffentlichkeit haben die Angst. Das ist auf alle Fälle klar. Aber sie probieren es trotzdem. Und das ist natürlich, ja, okay, ich mache jetzt an diesem Punkt mal Schluss. Ne? Lassen wir uns später nochmal reden. Okay. Ich wollte noch etwas zu Ihrem Überfall hören. Nur so ungefähr, was Ihnen passiert ist. Ja, also das ist natürlich auch eine sehr, sehr... Drei Sätze. In drei Sätzen kann man das auch umschreiben. Also, kann es mal kurz sagen, ohne jetzt da in die Tiefen gehen zu wollen. Ich hab natürlich auch, als ich im Immobiliensumpf von Leipzig recherchiert habe, verschiedene Tipps gekriegt, ne, über Kindertransporte. Ja. Und diese Kindertransporte, die, das heißt also unregistrierte Menschen aus Bulgarien, also Jungs und Mädels aus Bulgarien, die nach Leipzig, beziehungsweise insbesondere nicht nur nach Leipzig, sondern überhaupt, ne, aber viele nach Leipzig, viele zu Würdenträgern übermittelt worden sind, dass ich hier die Organisatoren dieser Verschickaktionen, dass ich die treffen kann in Prag. Und dann habe ich natürlich habe ich das der Redaktion mitgeteilt. Die Redaktion hat gesagt, okay, fahr hin, mach, tu. Und ich bin dann nach Prag gefahren. Die wollten mir im Übrigen auch einen entführten Jungen übergeben. Und dann habe ich mich mit denen in Prag getroffen, bin dann allerdings weitergefahren Richtung Pilsen. Und auf dem Weg von Pilsen sind wir dann, es war ein weiterer Kollege dabei, sind wir dann also überfallen worden, die Kamera kaputt geschlagen und keine Ahnung. Und wir waren dann über Stunden, 10 Stunden in deren Hand. Und die haben eigentlich mit uns, sie haben versucht uns zu, besonders mich natürlich, psychisch zu demoralisieren. Und das ging einher mit Folter. Mit was? Mit Folter. Ja. Und körperlich. Sexueller Gewalt. Und deshalb kann ich da teilweise, ich war ziemlich verletzt und Satanismus, kann man sagen? Bitte? Sowas wie Satanismus? Nein, Satanismus, das war kein Satanismus, das war pure Gewalt. Pure Gewalt. Und ich habe fast ein Jahr im Krankenhaus gelegen, ne? Und bin da teilweise heute noch nicht drüber. Mhm. Ne? Und dann habe ich natürlich weiter recherchiert und dann festgestellt, dass ein bestimmter Staatsanwalt auf kleine Mädels steht. Und dann habe ich das einem Kollegen weitergegeben. Das habe ich nämlich in Pilsen erfahren. Dann habe ich das einem Kollegen weitergegeben. Und der ist dann auch zusammengeschlagen worden, nachdem er angefangen ist, das zu recherchieren, beziehungsweise ja, oder nachzuprüfen. Was ist da gebacken? Wo holt er die Mädchen her? Na, hat er überhaupt Mädels? Und diesbezüglich hat es dann eine Ermittlung gegeben. Wieder durch die Staatsanwaltschaft in Görlitz. Ja? Und irgendwie ist dann auf dem Weg von, irgendwie ist dann die Akte, die Ermittlungsakte, auf dem Weg von Görlitz zum Amtsgericht, wo ich vernommen werden konnte, sollte, verloren gegangen worden. Die gab es dann nicht mehr. Und irgendwann hat man dann später das Ermittlungsverfahren sang- und klanglos eingestellt. Und ich hatte damals wegen meiner körperlichen Geschichte, also wegen meiner Lungenkrankheit, hatte ich auch nicht mehr die Kraft. Die haben mich dann angezeigt wegen Verleumdung. Und dann habe ich denen gesagt, ja, dann mach doch mal ein Verfahren wegen Verleumdung. Dann machen wir aber eine öffentliche Geschichte daraus. Ich habe nie mehr wieder was davon gehört. Also war diese Angelegenheit mit dem Strafbefehl aus Gördes wahrscheinlich die Rache. Ja, ich habe ja schon mehrere Strafbefehle gekriegt. Das ist ja nicht der erste. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Ja, vielleicht sind es deswegen auch so viele. Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich habe jetzt dieser Tage mal dem Richter geschrieben, ne? Es liegt jetzt natürlich an ihm, das einzustellen, oder ich hätte natürlich ein Interesse, ein Verfahren durchzuführen. Aber ich denke mir, das Imperium in Görlitz oder in Sachsen, das CDU, FDP, ne? Imperium, Justizimperium, das wird schon weiter aktiv bleiben. Da bin ich also fest von überzeugt. Ja. Ne? Und das ist ja auch, man kann ja auch sagen, das ist ja auch, hat ja auch so ein bisschen was mit der Darstellung der Daseinsberechtigung zu tun. Wenn die nicht mehr solche idiotischen Geschichten verschicken können, ne? Ne, die sind ja ständig beleidigt. Ne? Selbst wenn sie einen Einspruch machen, sind sie beleidigt. Ne? Wie gesagt, ich sage, ich kann es nur sagen, ich halte das aus. Ne? Wie Was heißen ist diese mit den Geschichten? vielen Unbekannten, die es nicht aushalten und dann zahlen müssen und von denen total, ne, rechtsbeugend hinters Ohr gehauen werden?